Ihm kam es plötzlich so vor, als ob ihre langen, schwarzen Wimpern zuckten und blinzelten, als ob sie sich höben, als ob unter ihnen schelmische, scharfe, nicht kindliche Augen hervorblickten, als ob das Mädchen gar nicht schliefe, sondern sich nur so stellte. Ja, es ist wirklich so. Ihre Kinderlippen verziehen sich zu einem Lächeln, die Mundwinkel zucken, es ist, als ob sie das Lächeln noch zurückhalten wolle. Nun aber hört sie auf, sich zurückzuhalten. Sie lacht schon, sie lacht deutlich. Etwas Freches und Herausforderndes spricht aus diesem gar nicht kindlichen Gesicht. Es ist das Gesicht einer Dirne, das freche Gesicht einer käuflichen französischen Hure. Jetzt öffnen sich schon ohne Scheu beide Augen. Sie ruhen auf ihm mit einem flammenden und schamlosen Blick. Sie locken ihn. Sie lachen. Etwas unendlich Widerliches und Beleidigendes liegt in diesem Lachen, in diesen Augen, in dieser ganzen Schamlosigkeit im Gesicht des Kindes. »Wie? Eine Fünfjährige?« flüsterte Svidrigailov entsetzt. »Das? Was ist denn das?« Schon wendet sie sich ihm mit brennendem Gesicht ganz zu, streckt die Arme aus. »Ah, Verfluchter!« rief Svidrigailov und holte zum Schlage aus. Aber im selben Augenblick erwachte er. Er lag im Bett, eingehüllt in die Decke. Die Kerze brannte nicht, und durch das Fenster schimmerte bereits der helle Tag herein. »Albträume die ganze Nacht!« Er erhob sich böse und fühlte, dass er ganz zerschlagen war. Seine Knochen schmerzten. Draußen war dichter Nebel und man konnte nichts erkennen. Die Uhr ging auf 5. Er hatte sich verschlafen. Er stand auf und zog sein Jackett und den Mantel an, die beide noch feucht waren. Er tastete in der Tasche nach dem Revolver, zog ihn heraus und rückte das Zündhütchen zurecht. Dann setzte er sich hin, nahm aus der Tasche ein Notizbuch und schrieb auf der ersten Seite mit großer Schrift ein paar Zeilen. Er las sie nochmals durch, stützte sich auf den Tisch und überlegte. Der Revolver und das Notizbuch lagen neben seinem Ellenbogen. Die erwachten Fliegen krochen auf dem unberührten Kalbfleisch herum, das noch auf dem Tisch stand. Er schaute den Fliegen lange zu, und schließlich versuchte er, mit der freien rechten Hand eine zu fangen. Er bemühte sich lange, konnte sie aber nicht erwischen. Als er sich zuletzt bei dieser interessanten Beschäftigung ertappte, kam er zu sich, fuhr zusammen, stand auf und ging entschlossen aus dem Zimmer. Nach einer Minute war er schon auf der Straße. Milchiger, dichter Nebel lag über der Straße. Svidrigailov ging auf dem glitschigen, schmutzigen, hölzernen Gehsteig in Richtung der kleinen Neva. Wieder sah er das über Nacht stark gestiegene Wasser der kleinen Neva, die Petrowski-Insel, nasse Wege, feuchtes Gras, nasse Bäume und Sträucher und schließlich jenen Strauch vor sich.